Auch Toni nutzt die Gelegenheit zu einer großen Reise. Nicht gerade nach Italien, aber weit genug und in eine von Herzen fremde Welt. Sie fährt nach München zu ihrer Schulfreundin Eva Evers, die seit einigen Jahren im fernen Königreich Bayern mit einem Brauereibesitzer verheiratet ist und jetzt auf den Namen Niederpauer hört. Eva Niederpauer also und ihr Mann haben Toni für einen schönen Sommertag zu einer Floßfahrt die Isar herunter nach München eingeladen. Das gehört hierzulande sozusagen zum Brauchtum. Das Floß, beladen mit Waren verschiedener Art, führt auch ein Fässchen Bier mit sich und hat noch einen weiteren Gast an Bord. Alois Permaneder, seines Zeichens Hopfenhändler, ein Freund des Brauereibesitzers Niederpauer. Auf dem wild schäumenden Strom gleitet das Floß dahin, gelenkt von kundigen Flößern. All das macht auf Toni Grünlich einen fremdartigen, recht urtümlichen Eindruck. Sie nehmen es einfach leichter hier unten, das Leben. Der Herr Permaneder, selbstverständlich in seiner bayerischen Landestracht, bringt Toni einen landesüblichen Steinkrug herüber. Doch, und das ist ein Maß. Ein Liter. Das ist viel zu viel. Naja, vielen Dank, dass Sie mitgekommen sind. Und dass Sie keine Angst nicht gehabt haben vor der kleinen Floßfahrt. Ich habe keine Angst, Herr Permaneder. Ach. Vor gar nichts. So. Nun lenken die Flößer das aus rohen Baumstämmen gemachte Gefährt durch einige Stromschnellen, sodass die Gischt über das Floß spritzt. Herr Permaneder greift Toni beherzt um die Hüften so. Und hebt sie auf einen Stapel mit Bauholz. Er hat kräftige Hände und Toni schaut ihn nicht ohne Interesse an. In Lübeck sitzt Betsy Buddenbrook beim Tee, als ihr unerwarteter Besuch gemeldet wird. Der Name auf der Visitenkarte sagt ihr nichts. Noppe und Kompanie. Dann erscheint auf der Treppe zunächst ein fremdartiger grüner Hut mit einem rasierpinselartigen Schmuck über dem Treppengeländer und schließlich wird der ganze Mann sichtbar. Ein Trachtenanzug, ein Mensch von circa 40 Jahren, ein kräftiger Schnauzbart auf der Oberlippe. Grüß Gott. Noppe und Kompanie. Hopfenhändler. Ja, Ihr Sohn war so freundlich, mir da ein kleines Geschäft zu ermöglichen. So, mein Sohn Thomas. Ja, er wird sich gleich hier einfinden. Ich bitte die gnädige Frau um Verzeihung wegen dem Kapperl, aber ich habe kein anderes nicht zur Hand gehabt. Der Herr Noppe, interessant. Nein, ich bin der Co. Also mein Name ist Permaneder, Alois Permaneder aus München. Noch ehe die Konsulin Gelegenheit hat, ihn dazu aufzufordern, sitzt Herr Permaneder schon an ihrem Tisch. Vielleicht hat die gnädige Frau ja von der Frau Tochter schon einmal meinen Namen gehört. Gewiss hat meine Tochter uns schon von Ihnen erzählt, ja. Ja, und jetzt bin ich da. Geht der Schanz? Wie beliebt? Na, geht der Spitzens. Naja, da tun sich die gnädige Frau halt Wunder, ne? Oh, mein lieber Herr Permaneder, ja, das ist wahr. In das verlegene Schweigen hinein erscheint rechtzeitig Toni. Mei. Sie hat sich in letzter Zeit die Gewohnheit angeeignet, immer wenn die Glocke der Windfangtür erklingt, auf den Treppenabsatz zu eilen, um zu sehen, wer kommt. Sie hat schnell ein wenig Toilette gemacht und die Frisur geordnet. Herr Permaneder springt mit ungeheurer Begeisterung von seinem Stuhl auf und ergreift ihre Hände. Das ist eine Freude. Die Frau Grünlich. Grüß Gott. Auch Toni freut sich sehr. Die Unterhaltung fließt nun ohne Hindernis dahin und die Konsulin folgt ihr, indem sie Herrn Permaneder nachsichtig und ermunternd zunickt, diese oder jene seiner Redewendungen ins Schriftdeutsche übersetzt und sich dann jedes Mal zufrieden, dass sie es verstanden hat, ins Sofa zurücklehnt. Wohin? Nach Ritzerau. Die ganze Partie geht an die Mühle dort. Wir kaufen auch auf eigene Rechnung. Dann lagern wir ein und hoffen, dass die Nachfrage steigt. Und der Preis. Ja, beim Hopfen geht's ebenso. Wenn man Glück hat. Und Ihre Firma? Mei. Minga ist halt kein Geschäftsstadt nicht. Da will ja jeder seine Ruhe. Auch Thomas hat Erkundigungen aus München eingezogen, wie einst sein Vater aus Hamburg. Sie sind günstig und sicher ausgefallen. Ein solider Mann in geordneten Verhältnissen, so viel war klar. Nicht gerade besonders rege und findig, aber von diesen Eigenschaften hält man ohnehin seit Bendix Grünlich nicht mehr allzu viel. So ist es Thomas ganz recht, dass Toni dem Gast auf einer Kutschfahrt ein wenig von der Umgebung Lübecks zeigen will. Eine schöne Jugendzeit muss das gewesen sein, die Sie hier verbracht haben. Ach ja, aber es ist schon traurig, dass man nur einmal lebt. Dass man das Leben nicht nochmal neu anfangen kann. Und wenn Sie es noch einmal anfangen könnten? Man würde so manches geschickter anfassen. Die Kutsche rollt die Mengstraße hinunter, entlang der Trave. Kaum hat man die Stadt hinter sich gelassen, lässt Alois Permaneder die Pferde im Trab fallen. Dann gibt der Toni die Zügel in die Hand und das Pferd geht in einen Galopp über. In einem Waldstück an einem kleinen See hält Herr Permaneder das Gefährt an. Er hilft Toni aus der Kutsche. Kommen Sie. Es ist der gleiche beherzte Griff um ihre Hüfte, den sie schon einmal gespürt hat. Hat es Ihnen gefallen, mein Mieterheim in München? Ja, das war doch sehr schön. Jetzt haben Sie wohl eine damische Furcht. Nein. Vor der Ehe? Ja, nein. Ja? Aber so ein Ja-Wort fürs Leben. Ach, geh, Donald, du. Sie wird mitkommen in meine Münchner Stadt. Ja. Alois Permaneder zieht Toni Grünlich mit beherzter Hand dicht an sich, so als ob er sie so bald nicht wieder loslassen wollte. Daraufhin legt auch Antonie Grünlich etwas geniert ihre Hände um seine Schultern. Dann spürt sie seinen Schnurrbart auf ihren Lippen, als er sie über die Maßen innig küsst. Und schließlich folgen noch ganz wenige, leise und kurze Worte, in denen ihre Verlobung enthalten ist. Ja. Die Hochzeitsfeierlichkeiten verlaufen genau, wie Toni es erwartet und nicht anders gewünscht hat. Es wird nicht viel Aufhebens davon gemacht. Die Trauung findet in der Marienkirche in engem Familienkreise statt. Auf eine Hochzeitsreise wird verzichtet. Herr Permaneder erwirbt von Tonis Mitgift, die nebenbei bemerkt dieses Mal 51.000 Kurantmark betragen hat, ein Haus in München, in der Kaufingerstraße. Dorthin zieht das frisch verheiratete Paar. Im Club spricht man über das ungewöhnliche Paar. Hier trifft sich Christian nach wie vor mit seinen Freunden, den Suitiers. Thomas' Schulfreund Stefan Kistenmarker ist dabei und Hermann Hagenström. Christian. Glückwunsch zum neuen Schwager. Danke, danke. Ja, das Königreich Bayern wird am Ende die richtige Entscheidung für unsere Prinzessin gewesen sein, wie? Na, Minga ist keine Geschäftsstadt nicht. Da braucht dann jeder seine Ruhe und sein Maß. Wäre das nichts für unseren Christian? Nein, ich würde lieber studieren. Wisst ihr, an der Universität, es muss sehr nett sein. Nett? Ja, man geht hin, wann man Lust hat. Ganz freiwillig. Hört zu. Das ist wie am Theater. Ja, aber die Professoren singen nicht. Die halten Vorlesungen. Lacht nur, lacht nur. Euch gefällt es doch auch am Theater. Hm? Was ist das? Stefan, vor und hinter der Bühne. Ja, aber am Ende ist es doch nur Theater, Bühne, Schminke. Ja, trotzdem geht es dort ehrlicher zu. Die Kaufleute, die tun doch alle immer nur so ehrbar. In Wahrheit sind das doch alles Gauner und Schwindler. Für einen Augenblick scheinen alle etwas peinlich berührt. Das geht wohl doch etwas weit. Aber so sind Christians Scherze eben manchmal. Wo käme denn sonst der Profit her? Also ich meinerseits halte meinen Beruf sehr hoch.